Bye. Bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Lebe Jung. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. That's what you do. I'm only for you. I die for, baby, only with you I'll go on, baby, only for you I'll keep holding on. That's what you do, I'm crazy for you, I'm falling, baby, thinking of you, I'm always in and out of love with you, so please let me in. That's what you do to me. Dein DJ und er, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Lebe Jung. I'm sorry, you find me to cry. Set. Auf der ganzen Welt. Im Netz. On Air. Auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Lebe Jung. Something Sputnik Heimspiel. Yeah. deinen Stil. Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Lebe Jung. Sputnik Heimspiel.